Frequency. Net Audio, Net Labels und freie Musik aus dem Netz. Freie Musik aus dem Netz, darum geht es hier bei Frequency. Herzlich willkommen. Am Mikrofon Christian Grasse. Heute mit einer bunten Mischung Musik aus Russland, die laut Kritiker irgendwo zwischen Hip-Hop und Indie-Pop anzusiedeln ist. Düsterer Pop aus England, Zukunftsmusik aus dem Jahr 2999 und eine Compilation, die die südamerikanische Indie-Szene vorstellt. Los geht's aber erstmal mit Musik aus Kanada. Taron the Taylor. Der junge Mann klingt wie eine Mischung aus Beirut und Manu Chao. Barn Dance nennt er seine selbstproduzierte Musik. Wir hören Belong Tonight. We'll be right back. Belong Tonight von Taron the Taylor. The Salt heißt sein Debütalbum und das hat der junge Kanadier ganz allein aufgenommen und produziert. Es soll der Soundtrack für einen gleichnamigen Kurzfilm sein. 11 wirklich wunderbare Stücke sind drauf. Wir hören noch eins. Will You Follow? Taron the Taylor mit Will You Follow. Den Song gibt's, wie auch das komplette Album The Salt, frei im Netz. Und man kann selbst entscheiden, wie viel das Album kosten soll. Links dorthin, wie immer, bei uns im Netz. Von einem musikalischen Einzelgänger kommen wir nun zu einem Duo, Monocle and Galoon. Ihr Debütalbum In Frame erschien kürzlich bei dem Netlabel 12 Rec. Hier sind zwei Songs daraus, Two Times und danach Means. Thank you. FM. Monocle and Galoon aus Russland mit dem Track Means. In Frame heißt ihr Debütalbum und das erschien bei dem deutschen Netlabel 12rec. In der Release-Info sind Vergleiche zu Radiohead und Caribou zu lesen. Da ist auch noch die Rede von Hip-Hop, Post-Rock und poppigen Melodien. Ja, und bei dieser Mischung kann eigentlich gar nichts Gutes herauskommen, dachte ich, als ich das gelesen habe. Aber wie wir eben gehört haben, funktioniert das ganz wunderbar. Definitiv ein Netzalbum des Jahres für mich. Monocle and Galoon in Frame. Den freien Download gibt's bei 12rec.net. Nun geht's nach England und Schweden. Die nächste Band kommt nämlich aus London, veröffentlicht ihre Musik jedoch bei einem schwedischen Netlabel, 23 Seconds, ein Namen, den man hier wirklich schon öfter hören konnte. Die aktuelle Veröffentlichung der Schweden kommt von Azura. Wir hören Tension von der Tension EP. I'm on fire, sparks are blazing through this, evaporating into a frenzy before me. And I'll carry on fighting until the end, you know. I've come this far, I'll keep on struggling until I've drenched my body whole. So what is this? What's the thinking behind these walls that don't even exist? My mind swerves, my mind turns. Von der gleichnamigen Tension EP. Nach fast einem Jahr ist das nun die musikalische Rückmeldung der vierköpfigen Band aus London. Die Musik schwankt zwischen Pop und Trip-Hop. Nach dem eher poppigen Titel eben hören wir nun einen Trip-Hop-lastigen Song, Predetermined, ebenfalls von der Tension EP. We'll be right back. grass with ever-growing faces, slipping strides with documented images in their minds. Growing phases about to be one coming, blended in for the rest, quickly traveling. A starlight speed, if only memories of past locations to see. Smudge your mind, smear your eyes with it. Ihr hört Frequency. Hier geht's um freie Musik aus dem Netz. Alle Songs dieser Sendung stehen unter einer Creative Commons Lizenz. Das heißt, runterladen und kopieren ist nicht nur erlaubt, sondern auch ausdrücklich erwünscht. Links findet ihr bei uns im Netz. Nun kommen wir zu einem fast schon philosophischen Thema: Zukunftsmusik. Wie könnte Musik in 1000 Jahren klingen? Beziehungsweise wie kann man eine Zukunftsvision des Jahres 2999 hörbar machen? Diese Frage stellt das Konzeptlabel Peppermill Records und jeden Freitag liefert das kanadische Label eine Antwort darauf. Hier ist eine, Out of the Unknown von El Hayim. We'll be right back. Al-Hayyin mit Out of the Unknown, eine musikalische Zukunftsvision für das Jahr 2999. Jede Woche veröffentlicht das kanadische Netlabel einen Song samt Science-Fiction-Illustration und Zukunftsbeschreibung. Was das 2999-Projekt soll, das habe ich PK, den Chef von Peppermill Records, einfach mal per Skype gefragt. It's a futurist dance album. Das wird ein futuristisches Tanzalbum, Musik, die du direkt in den Knochen spürst. Ich wollte immer mit Dubstep-Musikern arbeiten und auf der anderen Seite kannte ich sehr viele Zeichner, die ich irgendwie auch immer einbringen wollte. Als ich eines Tages darüber nachdachte, hörte ich Prince vom Zimmer nebenan singen, Party Like It's 1999 und plötzlich wusste ich, wie ich das alles zusammenbringen kann. Es sollte eine Serie werden, wo sich Elektromusiker von futuristischen Zeichnungen inspirieren lassen. Alphabet 7 aus London haben sich auch inspirieren lassen. Die Illustration zeigt ein Raumschiff auf einem fremden Planeten. Das schießt einen Laserstrahl ab und im Hintergrund sieht man noch eine riesige Stadt. Und so klingt die musikalische Fassung der Illustration. Von Alphabet's Heaven. Das Lied ist eine Vision der Zukunft im Jahr 2999. Was die unmittelbare Zukunft in Bezug auf Musik und das Netz angeht, das wollte ich von Peppermill-Chef PK wissen. Ich glaube, in der nahen Zukunft wird es keine Kompression mehr geben. Musik und Videos werden in qualitativ hohen und verlustfreien Formaten übers Netz vertrieben werden. Das ist doch ein guter Anfang. Die Leute werden sich dann bessere Lautsprecher kaufen und Produzenten werden das ganze Frequenzspektrum ausnutzen. Außerdem wird neue Software das Mixen und Mastern einfacher machen. Aber auch Lo-Fi-Musik wird immer seinen Platz finden, weil es immer Leute gibt, die sich mehr für die lyrische Seite von Musik interessieren und andere, die sich für die eigentliche Struktur des Klangs faszinieren können. PK von Peppermill Records über die Zukunft von Musik. Infos und Musik vom 2999-Projekt findet ihr übrigens auf peppermillrecords.com. Poema von Bisiletas aus Argentinien, einer fünfköpfigen Band aus Buenos Aires. Der Track ist Teil einer Compilation, die in die südamerikanische Indie-Szene einführt. 17 Stücke sind drauf, von Künstlern aus Peru, Venezuela, Mexiko, Argentinien und wie im nächsten Fall aus Chile. Wir hören Astro mit Rail Filter. FM. So One Minute to Midnight Dream von François Peglot. Auch wenn der Name französisch klingt, die Band kommt aus Peru. Der Song ist Teil der Compilation Amo Descubrir Canciones Año Uno. Ja, ich hoffe, das war einigermaßen richtig ausgesprochen. Ich bitte, das zu entschuldigen. Und ich habe eben erzählt, dass die Bands der Compilation aus Südamerika kommen. Und ja, eben fiel mir auf, dass das gar nicht so stimmt. Denn es gibt, wie immer im Leben, ein paar Ausnahmen. Und eine davon ist Boat Beam. Die kommen nämlich aus Spanien. Wir hören The Rain Pauly. Beam mit The Rain Pauly. Links zu diesem Track gibt's bei uns im Netz, genauso wie zu allen anderen Stücken dieser Sendung. Zeit für ein Stück bleibt noch. Esta Soledad von Carla Morrison aus Mexiko. Der Song könnte auch aus einem Quentin Tarantino Film sein, wenn man den hört. Auf jeden Fall ein wunderbarer Abschiedssong, denn genau dafür ist es jetzt auch Zeit. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und ja, bis bald zur nächsten Frequency-Ausgabe, sagt Christian Grasse. Tschüss. Esta soledad me está quemando las pestañas, llenándome de telarañas y me pone a chillar. ¿Qué puedo hacer? Soportar. soportar seguir sufriendo por el sueño que estoy siguiendo. Yo no sabía que era tan difícil. Me encuentro aquí caminando, gracias a Dios soportando. Claro que sí, caminando con lágrimas derramando. Me encuentro aquí caminando, gracias a Dios soportando. Claro que sí, caminando con lágrimas derramando. Tomes a mal, disfruto luchar por lo que quiero, sea lo que sea, yo lo obtengo. Me parto en tres, en dos o en cero. Ansiedad, mi pulso aumenta por los cielos. Alguna calma es lo que deseo, buscando.